Funkkolleg Musikgeschichte. Sechste Kollegstunde, Johannes Tinctoris und der Beginn der Neuzeit. Autor Dr. Michael Zimmermann. Die Konsonanzen der Töne und Gesänge, deren Süße, wie Lactanz sagt, die Empfindung der Ohrenlust ermöglicht, werden also nicht von den Himmelskörpern erzeugt, sondern von irdischen Instrumenten unter Mitwirkung der Natur. Und ob sich gleich die alten Musiker wie Platon, Pythagoras, Nikomachos, Aristoxenos, Philolaos, Archytas, Ptolemäus und zahllose andere, natürlich auch Boetius selbst, ausführlich mit diesen Konsonanzen beschäftigt haben, so ist uns doch ganz unbekannt, auf welche Weise sie sie anzuordnen und zu komponieren pflegten. Und wenn man sich auf Selbstgesehenes und Gehörtes verlassen darf, so habe ich einmal einige altertümliche Lieder unbekannter Autoren, die man anonym nennt, in Händen gehabt, so ungereimt, so fad komponiert, dass sie die Ohren mehr beleidigten als ergötzten. So dass, worüber ich mich nicht genug wundern kann, außer dem, was innerhalb der letzten 40 Jahre komponiert worden ist, sich nichts Komponiertes erhalten hat, was von den Gebildeten für hörenswert befunden wird. Diese Sätze schrieb Johannes Tinctoris im Jahre 1477 in Neapel. Sie stammen aus der Vorrede zu seinem Buch über die Kunst des Kontrapunkts, das er seinem Dienstherrn, Ferrante, dem ersten König von Sizilien und Neapel, gewidmet hat. Johannes Tinctoris, damals ungefähr 40 Jahre alt, ist, wie es scheint, in Nivelle geboren, einer Stadt im Herzogtum Brabant, das 1430 an Philipp den Guten, Herzog von Burgund, gefallen war. Das Herzogtum Burgund war im 15. Jahrhundert zu einer europäischen Großmacht geworden und der herzogliche Hof zu seinem bewunderten kulturellen Brennpunkt. Sowohl in Burgund selbst wie in den Niederlanden, dazu gehörten damals außer Belgien und Holland auch Teile des jetzigen Frankreich, gedieh damals die Kultur zu einer unerhörten Blüte, vor allem die Malerei und die Musik. Mit Recht hat man das 15. Jahrhundert und den Beginn des 16. in der Musik als das Zeitalter der Niederländer bezeichnet. Niederländische oder frankoflämische Musiker, wie man auch öfters sagt, um die Verwechslung mit dem jetzigen Holland zu vermeiden, waren in ganz Europa berühmt für ihre Gesangskultur und ihre kompositorische Erfindungsgabe. Besonders die italienischen Gewaltherrscher, die mit außergewöhnlicher Prachtentfaltung ihren zweifelhaften Herrschaftsanspruch bestätigen wollten, zogen niederländische Musiker an ihre Höfe und stellten sie gegen ein gutes Gehalt als Sänger und Komponisten an ihren Kapellen an. So war Johannes Tinctoris, der vorher in Frankreich Mathematik, Musik und Juristerei studiert hatte, Capellanus, also Mitglied der Kapelle des Königs Ferrante von Neapel geworden. Ferrante der Erste war ein unehelicher Sohn des Königs Alfons des Fünften von Aragon und Sizilien. Alfons hatte Neapel im Jahre 1442 erobert und so seinen Thronanspruch gegen René, den Herzog von Anjou, durchgesetzt. Er war berühmt wegen seiner prächtigen Hofhaltung und sein Sohn wollte ihm darin nicht nachstehen. Aber während man König Alfons den Großmütigen nannte, lesen wir über seinen Sohn bei Jakob Burckhardt. War es nun mehr das Geblüt oder die seine Existenz bedrohenden Komplotte der Barone, was ihn düster und grausam machte? Jedenfalls ist er unter den damaligen Fürsten der Schrecklichste. Rastlos tätig, als einer der stärksten politischen Köpfe anerkannt, dabei kein Wüstling, richtete er alle seine Kräfte, auch die eines unversöhnlichen Gedächtnisses und einer tiefen Verstellung, auf die Zernichtung seiner Gegner. Das also war der Dienstherr des Musikers Johannes Tinctoris. Ihm und seiner Tochter, Prinzessin Beatrix von Aragon, die sich 1476 mit Matthias Corvinus, dem König von Ungarn, vermählte, widmete er 5 der 12 theoretischen Schriften, die uns von ihm erhalten sind. Diese 12 Schriften behandeln fast alle Aspekte der kunstvollen, mehrstimmigen Musik jener Zeit. Sie sind darum für die Musikgeschichte von hohem Wert. In dieser Kollegstunde wollen wir versuchen, zu verstehen, was Tinctoris damit meint, wenn er behauptet, außer dem, was in den letzten 40 Jahren komponiert worden sei, also seit 1437, wenn wir Tinctoris beim Wort nehmen, gäbe es keine mehrstimmige Musik, die von den Gebildeten für hörenswert befunden werde. Denn in der letzten Kollegstunde haben Sie ja mehrere Beispiele überaus kunstvoller Musik des 14. Jahrhunderts gehört. Es muss also große Unterschiede zwischen jener Musik und der des 15. Jahrhunderts gegeben haben, wenn Tinctoris zu seinem eigenen Erstaunen feststellen muss, dass sie gar nicht miteinander zu vergleichen seien und dass, wie er an anderer Stelle bemerkt, in der heutigen Zeit die Fähigkeit unserer Musik einen so großen Zuwachs erhalten hat, dass sie eine ganz neue Kunst zu sein scheint. Uns ist die Musik des 14. wie des 15. Jahrhunderts einigermaßen fremd. Ob es uns vielleicht trotzdem gelingt, diesen Unterschied herauszuhören? Seit der Romantik ist das Neue in der Musik mit der Vorstellung des Dissonanten, Schockierenden, Schwerverständlichen verbunden. Mit der, je nach Standpunkt, kühnen oder frechen Verletzung der geltenden musikalischen Normen. In diesem Sinn hat man noch vor 60 Jahren von den Neutönern gesprochen. Und in diesem Sinne hat ein Kritiker zuerst das Wort Zukunftsmusik gebraucht, um die Musik Richard Wagners lächerlich zu machen. Im 15. Jahrhundert war es gerade umgekehrt. Die Musiker arbeiteten ein immer strengeres Normensystem aus, durch das die mehrstimmige Musik leichter zu hören war und gefälliger wurde. Diese Tendenz lässt sich an den Werken selbst und teilweise an den von den Theoretikern formulierten Regeln feststellen. Das Normensystem fand allmählich in ganz Europa Anerkennung und begründete eine Tradition des Komponierens und Hörens, die bis in unser Jahrhundert reicht. Dank dieser Tradition sind wir nicht ganz inkompetente Hörer der Musik des 15. Jahrhunderts, wenn sie uns auch fremd genug ist. Wir können von der Faustregel ausgehen, dass das meiste, was unserem Ohr an jener Musik vertraut und gefällig vorkommt, das Neue und was uns daran befremdet, das Alte sein dürfte. Genau 100 Jahre bevor Tinctoris sein Kontrapunktbuch schrieb, war Guillaume de Machaut, der Dichter und bedeutendste Komponist der Ars Nova, über 70 Jahre alt als Domherr in Reims gestorben. Sein 40 Jahre jüngerer Schüler, der Dichter Eustache Deschamps, schrieb aus diesem Anlass ein Gedicht in Balladenform. Ein Musiker, dessen Name mit F. Andrieux überliefert ist und über den wir sonst nichts wissen, hat es zu einer vierstimmigen Doppelballade verarbeitet. Zwei Sänger tragen gleichzeitig zwei verschiedene Texte vor. Nur die Schlusszeile, der Envoi, ist derselbe. Sie werden von einem instrumentalen Tenor und dessen Gegenstimme, dem Kontratenor, begleitet. Der eine Sänger wendet sich an alle, für die der Tod Machauts einen Verlust bedeutet. Waffen, Liebesgott, Damen, Ritterschaft, Geistliche, die musizieren und französische Verse schmieden, alle Scholastiker, die ganze Poetenzunft, alle, die eine melodiöse Stimme haben, diejenigen, die manchmal mehrstimmig singen und denen die süße Kunst der Musik teuer ist, tragt Trauer, beweint, denn so ist es recht, den Tod Machauts, des edlen Dichters. Der andere Sänger wendet sich an den Totenmeister selbst, den irdischen Gott der Harmonie. Nach dem, was ihr geleistet habt, wer wird jetzt euren Platz einnehmen? Ich weiß es nicht. Euer Name wird eine kostbare Reliquie bleiben und beweinen wird man in Frankreich und Artois den Tod Machauts, des edlen Dichters. Die Komposition ist dreiteilig. Der erste Teil wird wiederholt, allerdings mit einem veränderten Schluss. Während er das erste Mal offen auf einem Quintoktavklang über E endet, der durch den Zusatz der Terz G unvollkommen gemacht wird, wird ihm beim zweiten Mal ein vollkommener Schluss über D hinzugefügt. Das erste Mal heißt es: Das zweite Mal: Der erste Schluss wird vor dem Envoi, der zweite am Ende des ganzen Stückes wiederholt. Achten Sie beim Hören vor allem auf den Tenor, der auf unserer Aufnahme von einer Orgel gespielt wird, Er ist gleichsam das Skelett der Komposition und besteht zum größten Teil aus Teilen der Tonleiter. Im ersten Teil kommt er mit den 6 Stufen des Hexakords auf C aus. Zu Beginn des zweiten Teils gelangt er mit einem Oktavsprung zum eingestrichenen C. Die rührende Wirkung bei den Worten Pleuré, beweint, und La mort marchot teilt sich uns auch heute noch unmittelbar mit. Sie wird durch die chromatischen Töne, aber auch durch den Taktwechsel ausgelöst. Doch es gibt manches an diesem Stück, was uns nicht mehr unmittelbar einleuchtet. Mittelalterlich wirken auf uns die Schlussklänge. Wir hören sie als 3 Klänge mit der Oktave über dem Grundton, denen das Wichtigste, nämlich die Terz, fehlt, die ihnen erst einen Charakter als Dur- oder Moll-Dreiklang geben würde. Damals hörte man umgekehrt einen Dreiklang mit der Oktave über dem Grundton als eine Addition zweier vollkommener Intervalle, der Quint und der Oktave, in die sich ein unvollkommenes Intervall eingedrängt hat, sodass eine Fortsetzung notwendig ist. Ein Dreiklang war in jener Musik nicht schlussfähig. Dass der Quint-Oktavklang tatsächlich als Addition zweier perfekter Konsonanzen gehört wurde und nicht als eine Einheit, ein einziger Akkord, kann man aus dem Folgenden ersehen. Bereits um 1320 berichtet uns der italienische Theoretiker Marchetto da Padua von den künstlichen Leittönen, die, wie er sagt, in der Umgangssprache falsche Musik, Musica falsa, genannt wurden. Sie breiteten sich allmählich und gegen den Widerstand vieler Musiktheoretiker in ganz Europa aus. Man empfand den Übergang einer großen Sechste in die Oktave, einer großen Terz in die Quinte, als zwingender und befriedigender als den einer kleinen Sechste in die Oktave oder einer kleinen Terz in die Quinte. Johannes Gallicus, ein etwas älterer Zeitgenosse des Tinctores und ebenso wie er ein Belgier, der in Italien lebte, allerdings als Mönch in der Kartause von Mantua, und der die Terzen, Sechsten und Dezimen noch nicht, wie Tinctoris, unvollkommene Konsonanzen, sondern verträgliche Dissonanzen nannte, beschrieb diese Strebeklänge so. In jeder Quinte hast du eine große und eine kleine Terz. Diese, wie auch alle ähnlichen Dissonanzen, kehren durch einen Ganzton und einen diatonischen Halbton gewissermaßen in den Schoß ihrer Mutter zurück. Und zwar so, dass die kleine Terz durch das Kreuz, die Diesis, zu einer großen Terz vervollständigt wird. Wie die unvollständige, das heißt die kleine Terz, müssen auch alle anderen unvollständigen Dissonanzen, bevor sie zu ihrer Mutter zurückkehren, durch jenes Kreuz den vollständigen ähnlich gemacht werden. Aber dieses Kreuz wurde meist nicht aufgeschrieben. Man dachte sich, die chromatische Erhöhung der Leittöne als eine unwesentliche Veränderung, die nur um der Schönheit willen, pulchritudinis causa, nicht aber aus Notwendigkeit, necessitatis causa, geschah. Man hatte keine theoretische Rechtfertigung dafür. Darum überließen die Komponisten sie meist dem Geschmack der Ausführenden. In unserer Aufnahme, die David Munro 1973 leitete, sind nur diejenigen Kreuzer ergänzt, die um der Notwendigkeit willen erforderlich sind, falsche Oktaven und Quinten zu vermeiden. Aber wir können sicher sein, dass die meisten Musiker um 1400 die kleinen Terzen und Sechsten, die den vollkommenen Quinten und Oktaven in den Klauseln vorangingen, um der Schönheit willen in große Terzen und Sechsten umwandelten. Die Klausel am Ende der Ballade über den Tod Machauds ist zwar so notiert, aber sie wurde so aufgeführt. Das heißt, mit zwei Leittönen. Jedes der beiden unvollkommenen Intervalle, die Terz und die Sext, strebt nach seiner Auflösung in das nächste vollkommene Intervall, die Quinte oder die Oktave. Der Übergang von der intervallischen zur klanglichen Hörweise geschah ganz unmerklich, bis man irgendwann nach 1550 die terzlosen Schlussklänge als genauso mittelalterlich empfand wie wir. Aber die klangliche Hörweise bereitet sich in der Ballade, die wir eben hörten, schon vor, jedoch als Ausnahme bei den Worten Pleurer und La Mort, den schmerzlichen Höhepunkten der Komposition. Befremdlich an diesem Stück ist auch die unbekümmerte Dissonanzbehandlung. Schon zu Beginn des zweiten Taktes treffen die nebeneinander liegenden Töne D, E und F zusammen. Auch diese Zusammenstöße lassen sich aus dem intervallischen Hören erklären. Alle Stimmen verhalten sich nämlich korrekt dem Tenor gegenüber, nehmen aber keine Rücksicht aufeinander. Damals wurde in den Kirchen die Praxis gepflegt, dass ein Sänger zu der liturgischen Melodie, dem Tenor, der langsam in gleichmäßigen Noten vorgetragen wurde, eine Gegenstimme, den Kontrapunktus, improvisierte. Man nannte das Super Librum Cantare, über dem Buch singen. Wenn mehrere Sänger das gleichzeitig taten, waren Dissonanzen zwischen ihnen unvermeidlich. Auch wenn jeder für sich immer nur in konsonanten Intervallen zu dem Tenor sang, wenn etwa der eine Sänger eine Sechste über dem Tenorton anstimmte, der andere eine Quint. Mit solchen zufälligen Dissonanzen, die beim Improvisieren unvermeidlich sind, sich in der Komposition aber vermeiden lassen, haben wir es in diesem Stück überall zu tun. So singen in den ersten 8 Takten die beiden Oberstimmen dieselben 2 Melodieabschnitte, allerdings in umgekehrter Reihenfolge und im Takt verschoben, während der Tenor praktisch 2-mal dasselbe spielt. Die erste Stimme singt zu dem Tenor. Die zweite Stimme. Hier kommen zwar Dissonanzen vor, aber sie fallen nicht stark ins Ohr. Anders wird es, wenn man die beiden Oberstimmen miteinander und mit dem Tenor verbindet. Und wenn dann noch der Kontratenor eine kecke Quartendissonanz zu Beginn des zweiten Taktes riskiert. Dann kommt die dissonante Tontraube zustande, die wir am Anfang des zweiten Taktes gehört haben. Hier setzte sich in den nächsten 100 Jahren die Forderung durch, dass in einer schriftlichen Komposition, wo sich solche Zufallsdissonanzen vermeiden lassen, sie auch vermieden werden sollten. Johannes Tinctoris drückte diese Forderung so aus. Hierin unterscheidet sich eine Komposition vom improvisierten Kontrapunkt am meisten, dass alle Stimmen einer Komposition, gleichgültig ob drei, vier oder mehr, sich gegenseitig verpflichtet sind, sodass Gesetz und Ordnung der Konsonanzen im Verhältnis jeder Stimme zu jeder anderen eingehalten wird. Diejenige Errungenschaft, auf die die französischen Musiker des 14. Jahrhunderts besonders stolz waren, war die Fähigkeit, alle denkbaren Rhythmen schriftlich zu fixieren, die Beherrschung der musikalischen Zeit. In dieser Hinsicht ist die Ballade auf den Tod Machauds geradezu schlicht und anspruchslos. Doch es gab gegen Ende des Jahrhunderts auch eine Gruppe von Komponisten, die die rhythmischen Komplikationen bis an die Grenzen des Aufführbaren weiterentwickelten. Ihren Ursprung hatte diese Bewegung wohl in Paris, aber sie strahlte bis nach Norditalien aus. Die Musikwissenschaftlerin Ursula Günther hat dieser Richtung den Namen Ars Subtilior gegeben, die raffiniertere Kunst. Ein sehr passender Name, denn schon in der Auseinandersetzung zwischen den Anhängern der Ars Nova und denen der Ars Antiqua um 1325 hatte das Argument der Subtilitas, der Raffinesse der neuen Kunst, eine Rolle gespielt. Dies war also die Kunst, die noch subtiler, noch raffinierter war. Hören Sie als Beispiel für diesen Stil eine dreistimmige Ballade des italienischen Musikers Matteo da Perugia, der von 1402 bis 1405 Kapellmeister am Dom von Mailand war. Der französische Text dieser Ballade beginnt mit den Worten Le grand bien que nature fit à l'homme en ce folle monde. Das größte Gut, das die Natur dem Menschen in dieser närrischen Welt gegeben hat, das war die Gabe, die ihn befähigte, Sprache, Sinn und Maß zu erwerben. In der folgenden Aufnahme ist die Singstimme durch eine Flöte ersetzt, was die Konzentration auf die komplizierte rhythmische Struktur vermutlich erleichtert. Thank you. Diese Musik ist nicht nur schwer zu spielen oder zu singen. Es fällt auch schwer, die drei Stimmen, die gleichzeitig in verschiedenen Tempi spielen, beim Hören aufeinander zu beziehen. Lässt die Konzentration nach, dann kommt man sich vor wie im Flur einer Musikhochschule, wo aus jedem Zimmer eine andere Musik tönt. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die beiden Unterstimmen ein B am Schlüssel haben, also in der Regel das kleine B und nur ausnahmsweise das kleine H benutzen, die Oberstimme dagegen in der Regel das eingestrichene H spielt und nur ausnahmsweise das B. Das aber verträgt sich nicht mit unserer Vorstellung von einer Tonart. Ein Genuss ist es, die Handschrift zu betrachten, in der das Stück notiert ist. Um die ständig wechselnden Geschwindigkeiten zu kennzeichnen, in denen die Noten vorgetragen werden sollen, benutzte der Komponist außer den gewöhnlichen schwarzen Noten und den Mensurzeichen noch drei Notenfärbungen, hohle schwarze Noten sowie volle und hohle rote Noten. Die Bedeutung dieser Färbungen muss man erraten. Sie gelten nur für diese Komposition. Die Handschrift wurde bald nach 1410 angefertigt. 60 Jahre später hatte man für diese liebevolle Notation nur noch Spott übrig. Der Kartäusermönch Johannes Gallicus, den wir vorhin schon einmal gehört haben, erinnert sich. In jenen Tagen gab es in Mantua einen, der auch so wirre, mehrstimmige Lieder komponierte und sie mit Tinte oder Kohle mehr malte als schrieb, so dass niemand sich je getraut hätte, sie zu singen, wenn nicht ein mir bekannter Sänger sie in normale Noten übertragen hätte. So viel also zu den altertümlichen Liedern, die, wie Tinctoris schreibt, die Ohren mehr beleidigen als ergötzen. Aber, so lesen wir bei ihm, in der heutigen Zeit hat die Fähigkeit unserer Musik einen so großen Zuwachs erhalten, dass sie eine ganz neue Kunst zu sein scheint. Die Quelle und der Ursprung dieser gewissermaßen neuen Kunst ist, wie es heißt, bei den Engländern zu suchen, deren Haupt John Dunstable war. Seine Zeitgenossen in Frankreich waren Guillaume Dufay und Gilles Banchois. Hören wir uns also ein Stück von John Dunstable an. Es ist die Motette Quampulcraes, die wahrscheinlich um 1430 entstand. Ihr Text ist dem Hohenlied der Liebe entnommen, wobei die Verse offenbar nach musikalischen Bedürfnissen umgestellt sind. In der ersten Hälfte spricht der liebende Mann, in der zweiten die Geliebte. Wie schön bist du und wie lieblich, du Liebe voller Wonne. Dein Wuchs ist gleich einem Palmbaum und deine Brüste wie Weintrauben. Dein Haupt steht auf dir wie der Berg Karmel, dein Hals ist wie ein Turm aus Elfenbein. Komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen, dass wir sehen, ob die Blüten Früchte hervorbringen, ob die Granatapfelbäume ausschlagen. Da will ich dir meine Brüste geben. Halleluja. Stop. Hier sind wir wirklich in einer anderen Welt. Im Verhältnis zu den vorigen Beispielen wirkt diese Motette geradezu kunstlos. Der Text wird fast immer syllabisch vorgetragen, also so, dass jeder Note eine Silbe entspricht, und von allen Stimmen gleichzeitig, sodass der Hörer den Text gut versteht. Der Textverständlichkeit dienen auch die vielen Tonwiederholungen und das häufige Zusammentreffen von Taktbetonung und Wortbetonung. Die Ausnahmen finden sich an den Klauseln. An anderen Stellen wirken sie besonders ausdrucksvoll. Denn bei so großer Regelmäßigkeit fallen zum Beispiel Pausen zwischen Wörtern, die eigentlich zusammengehören, besonders auf. Und man denkt sich etwas dabei. Etwa wenn es heißt, dein Hals ist wie ein Turm aus Elfenbein, dann entsteht der Eindruck, dass der Liebende nach Worten sucht. Tinctoris, der an den altertümlichen Kompositionen auszusetzen fand, dass sie aus mehr Dissonanzen als Konsonanzen bestünden, hätte an diesem Stück nichts auszusetzen gehabt. Betonte Dissonanzen gibt es nur in den Klauseln, unbetonte sind ganz selten. Und die einen wie die anderen dauern nie länger als eine halbe Schlagzeit. Am auffälligsten im Vergleich zu den vorangegangenen Musikbeispielen ist jedoch das Schwelgen im Klang, im satten Dreiklang. Die hohlen Quintoktavklänge finden sich nur am Anfang und Ende der Abschnitte und dort werden sie meist sofort mit der Terz aufgefüllt. Die Akkorde, die verwendet werden, sind dieselben wie in den französischen Balladen, die wir gehört haben. Aber hier wirken sie irgendwie kostbarer. Woran liegt das? An der wohlüberlegten Disposition der Klauseln, die dazu dient, die Tonart deutlich darzustellen. Dieses Stück steht in einer Tonart, die nicht zu den klassischen acht Kirchentonarten gehörte, in der volkstümlichen Musik dagegen häufig vorkam, in der C-Tonart. Von ferne betrachtet ähnelt die Disposition der Klauseln in der Motette Dunstables derjenigen, die wir von den französischen Balladen her kennen. Dort endete die erste Strophe immer offen mit einem Akkord auf der zweiten Stufe der Tonart. Die zweite Strophe dagegen schloss auf der ersten Stufe. Ebenso ist es hier, der erste Teil der Motette, die Worte des Freundes, enden auf dem D-Klang, die Worte der Geliebten ebenfalls und das Halleluja bringt die Motette auf dem C-Klang zum Abschluss. Aber es gibt einen großen Unterschied. In den französischen Balladen wurde die Tonart erst am Ende der Strophe überhaupt hörbar. Die Ballade auf den Tod Machauds begann mit dem G-Klang und endete mit dem D-Klang. Aber wenig oder nichts bereitete uns darauf vor. Die Ballade von Matteo da Perugia begann auf dem C-Klang und endete auf dem G-Klang. Niemand weiß warum. Dunstable aber prägt die Tonart C dem Hörer von Anfang an ein. Das Werk beginnt mit dem C-Klang und hat zugleich zwei Klauseln auf C. Die nächste Klausel erfolgt auf der Stufe F, also einer Stufe, die mit C quintverwandt ist. Die nächste wieder auf C. Dann folgt eine Klausel auf G, der Oberquinte von C, und wiederum eine auf C. Aber dann beschließt der Liebhaber seine Worte mit einer Klausel auf D. Das kommt vollständig unerwartet und diesen neuen, unverbrauchten Klang, um die Terz bereichert, übernimmt die Freundin, um ihr Veni, komm, darauf zu singen. Da Dunstable die Tonart C dem Hörer so gründlich eingeprägt hat, kann die Geliebte es sich leisten, in ihren Klauseln überhaupt nicht auf den C-Klang zurückzugehen. Sie kadenziert auf den Stufen F, G, F, D und noch einmal D, diesmal mit dem Wort Ubera, Brüste. Dieses Wort hebt Dunstable hervor, indem er den Dreiertakt verlangsamt. Er macht, modern gesprochen, aus zwei Dreivierteltakten einen einzigen Dreihalbetakt. Ibi dabo tibi uberamea. Der Fachmann nennt das eine Hemiole. Daran schließt sich das Halleluja, das mit dem Grundklang auf C endet. Johannes de Croceo hatte um 1300 bestritten, dass die Lehre von den acht Kirchentonarten auf die mehrstimmige Musik anwendbar sei. Auf die französischen Balladen lässt sie sich auch nicht gut anwenden, aber hier, bei Dunstable, ist die Tonart Bestandteil der musikalischen Form eines mehrstimmigen Stückes geworden. Das hat Geschichte gemacht. Darum konnte Johannes Tinctoris 1476 in seinem Buch über die Natur und Eigenschaften der Tonarten mit einigem Recht behaupten? Dies sind die 8 Tonarten, die wir nicht nur im gregorianischen Choral verwenden, der schlicht und einstimmig ist, sondern auch in jeder anderen mit festen Notenwerten komponierten Musik. Als Zeitgenossen Dunstables nannte Tinctoris den Musiker Guillaume du Failly. Der war um 1400 geboren, in Cambrai in Nordfrankreich aufgewachsen und seit 1428 als Sänger an der päpstlichen Kapelle angestellt. Aus seiner italienischen Zeit stammt die Komposition, die wir Ihnen jetzt vorspielen wollen. Ihr Text ist dem Canzoniere von Francesco Petrarca entnommen, der Sammlung seiner volkssprachlichen Gedichte. Der Canzoniere enthält so viele Gedichte, wie das Jahr Tage hat. Und das 365. Gedicht ist ein Gebet an Gott um einen friedlichen Tod. Aber die Schaltjahre haben ja 366 Tage. Und so ist das allerletzte Gedicht eine überaus kunstvolle Canzone, die an die heilige Jungfrau gerichtet ist. Eine Canzone in 10 Strophen und einem Abgesang. Die erste Strophe, die mit den Worten Vergine Bella beginnt, hat du Failly vertont. Hören Sie zuerst eine Nachdichtung von Katharina Gelbke. O schöne Frau, umglänzt vom Sonnenlichte, gekrönt von Sternen, konntest du bezwingen das höchste Licht, das es in dich sich hüllte. Liebe treibt mich, von dir dies Lied zu singen. Doch ohne dich wird all mein Tun zunichte, und ohne ihn, der liebend dich erfüllte. Sie ruf ich an, die stets das Fragen stillte, des, der sie nennt in Treue. O Frau, neige aufs Neue, immer zu Huld und Gnaden du Gewillte, im tiefsten Elend meinem Flehen dich hin. Nimm von mir die Beschwerde, obwohl ich Erde und du Himmelskönigin. In der Komposition du Faillis werden Sie alle Ausdrucksmittel wiederfinden, von denen wir bis jetzt gesprochen haben. Die Raffinesse der französischen Kunst, die Klangschönheit und die wohlüberlegte Klauseldisposition der englischen Musik und dazu noch die schöne, ausgewogene Melodik, welche die italienische Musik bereits im 14. Jahrhundert ausgezeichnet hatte. Achten Sie darauf, wie fast jeder Melodiesprung durch stufenweise Bewegung in entgegengesetzter Richtung nachträglich ausgefüllt wird. Eine Technik, die sich in der Ballade Andrieux über den Tod Machauds zaghaft ankündigte, ist hier stark entwickelt, die Imitation. Eine Stimme trägt einen prägnanten, oft aus dem Wort gezeugten, melodischen Gedanken vor und die anderen Stimmen greifen ihn auf. Hier ist eine kurze Imitation aus der Ballade Andrieux. Die Faïs-Vertonung der Ballade Petrarcas ist in drei Teile gegliedert, von denen der erste und der letzte mit dem D-Klang beginnen und schließen, während der Mittelteil mit dem unvollkommenen, weil terzhaltigen Dreiklang auf A beginnt und endet. Der Mittelteil kontrastiert auch durch ein anderes Mensurzeichen, er hat einen langsameren Grundschlag. Vergine bella thank you. Sie werden bemerkt haben, mit welcher Liebe Dufay auf den Text eingeht, den er vertont. Oft lässt er den Text syllabisch, oft auf demselben Ton vortragen. Aber dann verzichtet er auch nicht auf den kunstvollen Gesang, wie etwa am Schluss, wo er der Himmelskönigin ein virtuoses Ständchen bringt. Doch sein Verhältnis zum Text ist ganz anders als das eines Komponisten des 19. Jahrhunderts. Dem ging es zumeist um den Sinn, die Stimmung und das Gefühl des Gedichts. Darum war sein Ausgangspunkt der Satz, nicht der Vers. Der romantische Musiker ist oft in Gefahr, dem Dichter ins Handwerk zu pfuschen, weil er dessen Vers nicht respektiert. Das durchkomponierte Lied gerät so in die Nähe der Opernarie. Der Sänger stellt die Gefühle einer fiktiven Person dar. Denken Sie an Schuberts Gretchen am Spinnrad, dass man sich nicht gut von einem Mann gesungen vorstellen kann. Dufay dagegen hat es mit dem Vers und mit dem Wort zu tun. Er setzt die Verse auch dann deutlich voneinander ab, wenn der Sinn des Satzes noch nicht zu seinem Ende gekommen ist. Und seinen Reichtum an musikalischen Mitteln und Techniken benutzt er nicht in erster Linie, um Gefühle, sondern um Worte auszudrücken. Die Sonne, das Drängen der Liebe, das Elend der menschlichen Dinge, das huldvolle Sich-Neigen Mariens. Sein Sänger ist nicht ein Schauspieler, der Petrarca mimt, sondern einer, der Petrarcas Gedicht mit den Mitteln der Musik deutet und verziert. Nach dem Tode Dufays im Jahre 1474 wurde Johannes Ockeghem, der Kapellmeister des Königs von Frankreich, als der größte lebende Komponist angesehen. Wir wollen an zwei Sätzen aus einem Requiem eine neue Art betrachten, mit dem gregorianischen Choral in der mehrstimmigen Musik umzugehen. In der letzten Kollegstunde wurde der erste Satz der Messe von Guillaume Machaut gespielt. Dort war der gregorianische Choral an Kyrie das Fundament des Satzes, allerdings um den Preis, dass er kaum mehr zu erkennen war. Die Choralmelodie war mechanisch in vier Tongruppen zerschnitten worden, die Machaut in ein festes rhythmisches Schema brachte. In der Totenmesse Ockeghems liegt die Choralmelodie in der Oberstimme. Sie hat einen fließenden Rhythmus erhalten und wird an den Klauseln verziert. Häufig lässt Ockeghem sie nach der Art eines Faux-Bourdon begleiten. Der Tenor spielt parallel zur Oberstimme die Untersechste, der Kontratenor die Unterquart. Aber das geschieht niemals mechanisch, sondern mit kleinen rhythmischen Verschiebungen. Der Komponist gliedert das Stück sinngemäß mit Klauseln. Aber diese Klauseln unterbrechen nicht den Fluss der Musik. Oft setzt in dem Moment, wo zwei Stimmen an ihr Ende kommen, die dritte neu ein. Oder aber die Oberstimme ersetzt ihren Zielton durch eine Pause. Hören Sie zuerst den gregorianischen Choral des Introitus und dann die Vertonung Ockeghems. Das ewige Licht leuchte ihnen. O Gott, dir gebührt ein Loblied in Zion, dir erfülle man sein Gelübde in Jerusalem. Erhöre mein Gebet, zu dir kommt alles Fleisch. Oh. der Hand eines Meisters wie Ockeghem werden auch die Notationskunststücke, die am Anfang des Jahrhunderts bei Matteo da Perugia eine liebenswürdige und spinnerte Spielerei waren, zum Mittel des Ausdrucks. Im Offertorium der Totenmesse benutzt er verschiedene Tempi gleichzeitig, um ein grausiges Bild der Hölle zu malen. Auch hier liegt der gregorianische Choral in der Oberstimme. Nur in der Mitte, bei einem Duett zwischen dem Bass und dem Kontratenor, liegt er im Bass. Jesus Christus, König der Herrlichkeit, bewahre die Seelen aller verstorbenen Gläubigen vor den Qualen der Hölle und vor den Tiefen der Unterwelt. Bewahre sie vor dem Rachen des Löwen, dass sie nicht hinabstürzen in die Finsternis. Sie hörten die sechste Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte, Johannes Tinctoris und der Beginn der Neuzeit von Dr. Michael Zimmermann. Das Thema der siebten Kollegstunde, die Messe als Kunstwerk von Professor Dr. Helmut Hucke.